Ben saat kurayım mı? Saat kurayım mı burada? Ya. İşte. Okey. Alo, schönen guten Tag. Guten Ich bin heute der Dienst habende Arzt und würde jetzt gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Okay. Bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Andreas Scholten. Könnten Sie das langsam und deutlich buchstabieren? Ja, A N D R E A S. Ja. Wie Emil oder Ja, wieder? Emil, ja. Okay. Bitte machen Sie weiter. Nachname, ich buchstabiere sie S C H O L T E N. E wie Emil, ja. Evet, amen Evet. de en bir not boy. Okay. Ja. Ja, Herr Scholten, wie alt sind Sie? Ich bin 33 Jahre alt. Okay, wann genau sind Sie geboren? 8.9.1989. 89. Okay. Wie groß sind Sie? 1,75 Meter. 75. Wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Circa 72 Kilo. 72 Kilo. Okay. Herr Schalten, was würden Sie denn heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Herr Doktor, habe ich seit circa 4 Tagen starke Kopfschmerzen. Tagen. Kopfschmerzen. Ja, wo genau sind Ihre Schmerzen? Die Schmerzen sind linksseitige, meistens hinter dem Kopf. Unter. Hinterhaut, Okay. ja. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Ja, die Schmerzen strahlen in den Hals und linke Schulter und linken Arm. In den Hals, Ja. in die Schulter, in die Linke linken Schulter. Schulter Und und in den linken Arm. link, ja, linken Arm. Okay. Und eigentlich seit einem Monat habe ich ähnliche Kopfschmerzen, aber ich Ja. nehme Ibuprofen und ja, Wellmix hilft mir sehr. Und Sie haben eben Ibuprofen dagegen eingenommen, aber ja. Seit drei hat das Tagen, gut geholfen? seit 4 Tagen, das hat nicht gut geholfen. Okay, Herr Schalten, sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Langsam begonnen. Okay. Sind Sie dauerhaft oder verschwinden Sie zeitweise? Ja, eigentlich ja dauerhaft. Dauerhaft. Ja, Okay. mit der Zeit schlimmer geworden. Ja, werden, Ja. ja, Sie werden im Laufe der Zeit schlimmer. Ja, Habe ich ja. richtig verstanden? Ja, richtig, ganz genau. Okay. Ja, Herr Schalten, wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0? Einschmerzen und 10 die stärksten Schmerzen bedeutet. Ja, mindestens 8. 8. Ja. Oh. Okay. Es sieht so aus, als ob Sie sehr starke Schmerzen haben. Ja, Möchten Sie genau. Schmerzmittel? Ja, genau. Ja, es wäre besser. Okay. Okay. Haben Sie Allergien gegen bestimmte Medikamente? Allergien. Ja, ich habe eine Pollenallergie. Okay, Pollenallergie. Ja. Okay. Nehmen Sie dagegen ein Medikament eingenommen? Nee, als Kind. Nein, nein, ich meine gegen Ihre Kopfschmerzen. Ich möchte Kopfschmerzen, Schmerzmittel geben. ja, habe ich schon gesagt. Ich nehme bei Bedarf Nein, nein, ich meine heute. heute, ja, Erschalten. Ja. Ibuprofen. Heute haben Sie das eingenommen? Ja. Am Morgen Ich haben nehme, einen. ja, okay, ich gebe andere Medikamente Ihnen. Okay, jetzt gebe ich der Krankenschwester Bescheid, damit Sie ein anderes Schmerzmittel bekommen. Okay. Okay. Ja, wie könnten Sie mir genau Ihre Schmerzen genau beschreiben, Herr Schalten? Ja, meine Schmerzen ist sehend und brennend und manchmal drückend. Auf jeden Fall, ja, die Schmerzen verschlimmert Okay. beim Bewegung und Bei Bewegung. ja. Okay, das ist auch wichtig für mich. Bewegung. Aber Wärmekompresse hilft mir sehr. Teilweise oder ganz oder wie was Teilweise, ja. okay. Gibt es einen bestimmten Auslöser für Ihre Schmerzen, Herr Schalten? Ja, bestimmt Auslöser. Ich habe das nicht bemerkt, leider. Okay. Nicht. Haben Sie sich am Kopf verletzt? Nee, sowas habe ich nicht. Okay. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie dem Erscheinungen und Kraftverlust haben? Ja, bisschen habe ich am Könnten Sie mir linken. beschreiben, genau Ja, beschreiben? ich habe ein bisschen komisch. Ich fühle mich ein bisschen komisch. Ja, gibt es in meinem linken Arm ein Kribbeln Gefühl? Kribbelgef. Ja. Was ist mit Und dem Taubheitsgefühl? Haben Sie? ja, ein bisschen wenig als normale. Okay. Beschreiben Sie Kribbeln oder Taubheitsgefühl? Konnte ich nicht Ja, gut verstehen. kribbeln, das, Kribbeln. ja, Okay. ich fühle. Wo fühlen Sie sich? Am Kribbeln. linken Arm. Linken Arm. Ja. Ganzen Arm oder wo genau im linken Arm? Besonders vorne. Vorne. Okay. Okay. Und Haben Sie und oder leiden Sie unter Sehstörungen, Hörstörungen oder Sprachstörungen? ja, Sehstörung oder ja oder Hörstörung habe ich nicht bemerkt. Aber seit gestern fühle ich mich ein bisschen übel. Übel, Ja. auch übel. Okay. Haben Sie in letzter Zeit etwas Schwieriges gehoben? Etwas Schweres, Entschuldigung, nicht Schwieriges, Schweres gehoben? Etwas schwer? Nee. Okay. Sie haben eben schon gesagt, dass Sie Übelkeit haben. Haben Sie auch Erbrechen? Nee, Erbrechen. Seit gestern Übelkeit. Okay. Ja. Herr Schalten, ich würde gerne wissen, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Ja, ich bin Linker. Linkshänder. Ja. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite beim Rathaus. Ich Rathaus. bin Beamter, ein Wohnermeldeamt. Arbeite. Einwohner. Ja. Einwohner werden. Arbeiten Sie viel am Computer? Ich vermute, dass so, das Ja. ist so. Ja, arbeite ich am Computer, an dem Tisch, am ganzen Tag. Ja, Ganzen mindestens 8 Stunden. Okay. Ja, muss ich. Mindestens 8 Stunden. Ja, mindestens 8 Stunden muss ich Sie an haben. dem Tisch. Okay. Haben Sie Schwindel, Herr Schau? Herr Schalten, Entschuldigung. Schwindel, nee, Schwindel habe ich nicht. Okay. Ja, Herr Schalten, haben Sie Fieber, Stellfluss, Nachtschweiß oder kalten Schweiß? Ja, sowas habe ich nicht bemerkt. Aber seit 4 Tagen habe ich wegen der Schmerzen ein Dysomnia, eine Schlafstörung. Kann ich nicht Ja. so gut schlafen und dann, ja, natürlich Aber gibt es. diese die Beschwerden, die ich erwähnte, haben Sie keine. Haben Sie nicht. Okay. Ja. Okay. Haben Sie Brustschmerzen oder Engegefühl oder Atemnot? Nee, gar nicht, nein, habe ich. Okay. Und Genauso gar nicht. habt ihr Probleme beim Wasserlassen? Nee, ganz normal. Okay. Was ist mit dem Stuhlgang? Haben Sie dabei Probleme? Ganz normal, warum fragen Sie? Ich möchte alle körperliche Funktionen, ich muss Fragen nach körperlichen Funktionen stellen. Ja, das kommt mir etwas komisch. Ja, ich habe Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Ja. Ja, Beim ich verstehe. Stuhlgang oder Wasserlassen habe ich kein Problem. Ja. Ja, Nur das verstehe, aber Herr Schalter, wissen Sie, es gibt viele Zusammenhänge im ganzen Körper, viele verschiedene Teile, zwischen viele verschiedene Teilen. ja. Von Kopf zu Fuß kann ein Zusammenhang einfach sein. Okay. Okay. In der letzten Zeit habe ich nur ein bisschen, habe ich keinen Appetit mehr. Ja. Und außer ja, ein bisschen Schlafstörung. Okay. Und haben Sie in letzter Zeit, ungewollt ab oder zugenommen? Habe ich nicht bemerkt und Okay. nicht gemessen. Ja. Herr Schalten, gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte, Superkrankheit? Ja, kann ich so sagen, seit meinem 14. Lebensjahr habe ich ein Ohrgeräusch, Okay. auch linksseitige, Ja. aber Okay. ich nehme keine Behandlung. Eine Behandlung. Waren Sie deswegen bei Matz? Ja, circa vor 15 Jahren. Okay. Noch etwas? Meine ich andere Krankheiten. Ich denke, wegen der Arbeit, ich habe generell eine leichte Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Außer dieser Kopfschmerzen meinen Ja, Sie. also ist das. Immer da pro Woche ein- oder zweimal, aber Zweimal. nicht so stark. Nicht so stark wie diese Schmerzen. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Mit 15 bin ich beim Skaten gestürzt. Das tut weh. Und deswegen ja, habe ich wieder bei mir ein OP durchgeführt. Was für ein OP? Erinnern Sie sich daran? Ja, wegen einer Unterarmbruch, mein Unterarm. linkshändiger Unterarm Links. Okay. links. Unterarmbrüche. Ja, habe ich damals meine Okay. linken Unterarm gebrochen. Ja. Okay. Und dann mit Metall fixiert. Das habe ich notiert, Herr Schalten. Herr Schalten, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein, außer Ibuprofen? Nee, außer Ibuprofen. Ich nehme kein Medikament. Ja. Wie war die Dosierung von Ibuprofen? Ohne Rezept, ich denke 400, ja. 400 Milligramm bei Bedarf. Okay. Ja. Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie Pollenallergie haben. Wie äußert sich Ihre Allergie, Herr Schalten? Ja, das war als Kind. Ich erinnere mich nicht an. Ja, mir fällt nicht ein aktuell. Okay. Aber das wurde mit Eigenbluttherapie behandelt. Ich weiß es nicht, was das Ja. ist. Wissen Sie? Ja, natürlich. Eigenbluttherapie ist ein Behandlungsverfahren, Herr Schalte. Dabei wird eigenes Blut dem Patienten entnommen, Entschuldigung. Dann wird es aufbereitet, danach wieder dem Patienten injiziert. Und dadurch kann man behandelt werden. Ja. Das, okay, Sie sind behandelt dabei. Okay. Herr Schalten, darf ich fragen, ob Sie rauchen oder ob Sie früher geraucht haben? Da ich rauche täglich 3 oder 4 Zigaretten am Seit Abend. wann rauchen Sie? Seit 5 Jahren, ja. Seit 5 Jahren. Okay. Ja, trinken Sie Alkohol? Ja, 2 oder 3 Gläser Wein am Wochenende. Wochenende. Okay. Herr Schalten. Also, routinemäßig muss ich Sie fragen, ob Sie mit irgendwelchen Drogen Kontakt haben. Nein, niemals. Ja, Herr Schalten, sind Sie vollständig geimpft? Ja, Gut. habe ich schon. Und ich möchte wissen, ob Sie regelmäßig Sport treiben. Sport? Ja, in der letzten Zeit leider habe ich keinen Sport treiben. Ja, jetzt würde ich Ihnen gerne einige Fragen zu Ihrer Familie stellen. Sind Ihre Eltern gesund? Ja, mein Vater vor 2 Jahren an Herzinfarkt verstorben, ja. Oh, es tut mir leid für Ihren Verlust, Herr Schalten. Danke. Okay. Was ist mit Ihrer Mutter? Mutter hat Bluthochdruck und ja, Vater hatte auch Herzkrankheit. Ich denke, das kann sein, habe ich auch eine Herzkrankheit. Ja, mein Vater hatte einen linken Armschmerzen und ich habe auch. Ja, ich verstehe Ihre Sorge, Herr Schalten. Das ist gut und nachvollziehbar. Wir werden das abklären. Machen Sie sich keine Sorge. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Sie eine Herzkrankheit haben. Nach bisherigen Angaben gehe ich nicht davon aus. Ja, Okay? meine liebe Vater hatte mir gesagt damals, ja, mein Hals und linken Arm. Ja, wie gesagt, verstehe ich Ihre Sorge, Ja. aber diese können andere Dinge verursachen. Na, Die okay. meinen, ja, Ich diese verstehe. Ausstrahlung wird anders verursacht. Okay, Herr Schalten, sind Sie verheiratet? Nee, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe Ledig einen oder geschieden? Mann. Nee, gar nicht. Ich wohne mit meiner, ich lebe mit meiner Freundin, ja. Ja, Sie haben eine fast Beziehung oder feste Beziehung? Ja, natürlich. Feste Beziehung. Ja, feste Version. Okay, und Freunde. Haben Sie Kinder? Kein Kinder. Ja, Herr Schalten, ich denke, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und für Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf funktionelle Herzwirbelsäule-Syndrom. Ja, das kann mit Fehlhaltung, Überbelastung oder Verschleiß auftreten. Aber das bleibt nur eine Vermutung. Deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ich werde zuerst Sie körperlich untersuchen, dann Ihnen etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach machen wir einen EKG, um eine mögliche Herzursache auszuschließen. Danach werden wir eine Röntgenaufnahme Ihres Halses veranlassen. Okay. Ja, ich verstehe, aber Doktor, habe ich niemals etwas Schweres aufgehoben. Warum habe ich diese eine Aber das ist Halswirbelsäule-Problem? auch Halswirbelsäule-Syndromen können viele verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel Entzündung oder wie gesagt Fehlkörperhaltung oder Verschleiß kann sein oder auch ja, das kann viele verschiedene Ursache sein Okay, ich oder verstehe. Verursacher, Und wie Sie es dann, was ist werden. mit mir los? Ist das gefährlich oder muss ich wacker werden oder? Nach bisherigen, ja, Sie sollten hier bleiben. Vielleicht einige Stunden sollten Sie hier bleiben. Ich vermute, dass wir Ihre Beschwerden medikamentös und physiotherapeutisch behandeln. Okay? Ist es möglich? Ja, kann sein. Okay. Aber ja, bis jetzt haben wir nur etwas über Ihre Beschwerden gesprochen. Ich habe nicht Sie körperlich untersucht und wir haben nicht die weiteren Untersuchungen erledigt. Deswegen kann ich nicht genau sagen. Okay, Herr Doktor, noch eine Frage. Kann es Ja, ein bitte. Tumor sein? Wie bitte? Kann es ein Tumor sein? Ich Ich habe vermute nicht. Ich ja. denke nicht. Herr Schneider, bitte denken Sie nicht Ja, zuerst die Schlechtes. Herr Doktor, vorher bin ich hier gekommen. Ich habe im Internet etwas recherchiert und da steht eine Hirntumor oder. Ja, ich verstehe Ihre Sorge, aber Dr. Google macht immer die Gehirn oder bewusst confused, verwirrt. Bitte vertrauen Sie Nee, nur Ihre echte Ärzte, ja. ChatGPT gefragt. Ihr habt nicht Google. Ihr habt Okay. nicht gegoogelt. Ja, das ist auch neuer Arzt. Ja, ich verstehe. Burada zamanla yarışıyoruz. Hocam daha burada çok şey var ama Frau Obers'in hepsini devam edeyim mi? Çok şey var ya. Nein, nein, das ist genug. Ja, okay. Tamam. Was ist Konzil var? Körperliche Untersuchung ne var? Çok şey var. Yani bu gelirse hakikaten bitmiyor bu konu. Nein, nein. Dieser Fall stellt nicht alle Fragen. Ein paar Fragen. Zum Beispiel, wenn Çetin Hoca 5 Minuten nach Deskesprach hat, dann kann er viele Fragen bekommen. Aber wahrscheinlich hat er 1 oder 2 Minuten und er bekommt nur 2 Fragen. Ist Ja. das gefährlich oder wie können Sie mich behandeln? Zum Beispiel so. Ja, gibt es Tumor, körperliche Untersuchung, Röntgenaufklärung, Behandlung, Aufklärung, EKG Aufklärung, gibt es viele, viele Reaktionen. Okay. İpek abla, möchtest du einen Anruf machen? Gerne. Kling Ya bitti. Doktor Doğan ama aparat. kling. Guten Morgen, Herr Doğan. Ich bin Frau Müller. Ya bitti Frau Müller. Herr Maya Kaliumwerte liegt auf 2,6 Millimol pro Liter. Könnten Sie bitte diese Werte Ihren Oberarztin weiterleiten? Natürlich, Frau Müller, ich mache das. Aber könnten Sie bitte buchstabieren? Maya mit Emil, Ida, Emil und am Ende R oder? Ich buchstabiere M-E-I-E-R. Okay, danke. M-E-E wie Emil, I wie Ida, E wie Emil und R wie Richard. Okay. Das habe ich geklappt Guten und ich mache, was Sie möchten. Danke. Bitte schön, Herr Ja. Çetin. Ya. Herzlich willkommen. Herr Doğan. Danke. Entschuldigung. Woher kommen Sie, Herr Doğan? Ja, Frau Oberärztin, ich komme aus der Türkei. Ich bin, ja. Okay, seit wann sind Sie in Deutschland? Ich bin seit etwas mehr als 2,5 Jahren in Deutschland. Okay, ungefähr 3 Jahre sind Sie Ja, in Deutschland. ungefähr 2 Jahren bin ich Okay. in Deutschland mit meiner Wann haben Familie. Sie? Sind mit Ihrer Familie nach Deutschland Ja, ja. gekommen. Okay, Sie Ja, sind verheiratet. ja, ich wohne mit meiner Frau und meinen 2 Söhnen im Wie Simmerrat alt? in der Eifelregion. Ja, wie alt Sie? Ich meine Ihre Söhne. Ja, sie sind 10 und 13 Jahre alt. Ja. Sie haben ungefähr zwei Teenager, Ja. Jugendliche. Ja. 2 Söhne zusammen, immer Streit, immer Ja, ich wünsche Ihnen sehr große Geduld. Ja, aber Gott sei Dank habe Ach. ich sie. Ja. Super. Okay. Wann haben Sie Ihr Medizinstudium absolviert? Ja, Frau Oberärztin, ich habe 2009 an der Universität İstanbul Cerrahpaşa mein Medizinstudium abgeschlossen. Wirklich? Wie bitte? Wirklich? Ja, Ja, ich 2009. habe auch Cerrahpaşa Medizinstudium absolviert. 2012. 2012, ja. Ah. 3 Jahre nach ich. Ja. Nach Derapaşa. 3 Jahren. Okay. Ja, früher habe ich nicht gewusst. Deswegen war Ja. ich überrascht. Okay. Ja, was haben Sie heute für uns? Ja, Frau Bastin, Entschuldigung. Ja, heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. Aber bevor ich meinen Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, Herr Mayer oder Herr Frau. Mayer, Frau Mayer, Entschuldigung. Frau Mayer hat einen Kaliumspiegel von 2,6 Millimol pro Liter hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Okay. Was ist der Normalwert von Kalium? Ja, die Normbereich liegt zwischen die Normbereich des Kalium liegt zwischen 3,6 bis und 5,2 Millimol pro Liter. Okay. Was ist die häufigste Ursache für Hypokaliämie? Ja, die häufige Ursachen sind die Uretika, Erbrechen oder Durchfall oder Insulintherapie. Okay. Dafür. Welche Symptome erwarten Sie bei Hypokalämie? Ja, typische Symptome sind Muskelschwäche, Herzrhythmusstörungen oder ja, Muskelkrämpfe. Welche Herzrhythmusstörungen erwarten Sie bei Hypokalämie? Ja, ich erwarte Hämophilie. Hämophilien, Okay. ja. Wie können Sie behandeln? Ja, wir können Was sollen Sie machen? Nicht, ich meine Kämophilie, nicht Ha. Hypokalämie. Ja. Hämophilien mit Kardioversin und medikamentös und Ich meine keine Medikamente. meine die Kardioversion, Kardioversion, defibrillation. ja. Defi ja. Ja, der Prüfer oder die Prüferin möchten Ausführlich. Kardioversion, Defibrillator hören. Okay, nicht mehr. Yani zuerst natürlich Gerät oder Kardioversiyon. Defibrillation oder İbrahim abi das heißt ya defibrillator. defibrilasyon ya. Ben es Filiman gibt duş defibrilasyon tamam behandeln. O da İbrahim abi. Ja. Ja, ich denke. Okay, was haben Sie noch? Meinen Sie mit der erste Patientin oder mein die Erste Patient Patientin. erste Patientin? Ja, Das wenn Sie die Patienten, der von Ihnen untersucht wurde. ja, das habe ich verstanden, Frau Bastin. Ja, es geht um Andreas Scholten, Entschuldigung. Er ist 33 Jahre alt, geboren am 8.9.1989. Er ist 1,75 Meter groß und er wiegt 7 Kilo. Er kam heute zu uns wegen seit 4 Tagen bestehender linksseitige Kopfschmerzen im Hinterkopf. Laut der Aussage des Patienten sind die Schmerzen langsam aufgetreten und im Laufe der Zeit schlimmer geworden. Er berichtet, dass die Schmerzen in den linken Arm, in den Hals und linke Schulter ausstrahlen. Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen ziehend, drückend und brennend. Und auch bewegungsabhängig. Die Schmerzintensität liegt bei 8 von 10. Außerdem hat er ähnliche Beschwerden vor einem Monat. Damals waren oder am Anfang Vor waren. einem Monat oder seit einem Monat hat er ähnliche Beschwerden, aber seit 4 Tagen Ja. sind die Beschwerden schlimmer geworden. Ja, seit einem Monat hat er diese Beschwerden, aber früher war leichter als jetzige und Ibuprofen hat dabei gut geholfen. Aber jetzt Ibuprofen reicht nicht aus, deswegen war er bei uns und begleitend klagt er seit gestern. Aufgrund der Schmerzen nicht seit gestern, seit 2 Tagen, aufgrund der Schmerzen über Dysomnie und auch klagt er über Inappetenz, Übelkeit und Parästhesien im linken Arm. Ja, außer Insomnia ist die vegetative Anamnese unauffällig oder Ja. ansonsten ist Entschuldigung. ja Sie bitte. können solche sagen, begleitet klagt er seit 2 Tagen über Übelkeit und Parästhesie. Vegetativ anamnestisch ergab sich aufgrund der Beschwerden Insomnie und Inappetenz. Insomni, ja. Insomnie, Inappetenz, Alles Gewichtsveränderung, ja, und Schwitzen können Sie im Vegetativ Anamnese nennen. Okay. Insomnie. Okay. Inappetenz und Insomnie. Ich habe eine Frage. Wenn der Patient klagt, wenn der Patient über schmerzbedingte Schlafstörungen hat, nennen wir das Dysomnie oder Insomnie? Das ist eine Durchschlafstörung. Deswegen, wie können wir nennen? Insomnie bedeutet, dass man Anfang des Schlafs Probleme hat. Dysomnie umfasst Insomnie und auch Parasomnie. Okay. Parasomnie oder Durchschlafstörungen bedeutet, dass man während des Schlafs oder Schlafprozess Probleme hat. Ja, man kann einfach einschlafen, aber man muss immer aufwachen. Wegen Nikturi kann sein, wegen Schwitzen kann sein oder andere Probleme. Ja, deswegen bevorzuge ich immer meistens Dissomnie Ja, zu nennen. gute, Aber sehr guter Tipp. normalerweise empfiehlt dann nicht immer Insomni zu sagen. Aber die Somni ist sicherlich, ich denke, sicherlicher als anders. Ja, die Somni. Deswegen habe ich Ja. immer Dissomni genannt. Ja. Ja, vielen Dank für die Gerne. Information. Ja, und an Vorerkrankungen leidet er. Ich habe vielleicht falsch verstanden, 40 oder 14, aber ich habe als 40 notiert. Deswegen sage ich 40. Wie alt ist er? Ich habe als 14. Lebensjahr notiert. Ah, 14. Lebensjahr. Ja, Entschuldigung, 40. 40. Lebensjahr Ja, notiert. nein, ich frage, wie alt ist er jetzt? Wie alt ist er? Oh, ich habe nicht bemerkt. Ja, natürlich. 14, ja, 14. Ja, Ja. ich habe auch immer gemischt, 14, 40 oder 17, 70. 70. Ja, 70. Ja, du hast jetzt bemerkt, wieder mische ich das. Ja, das ist leider vielmals zu erleben, leider. Aber du kannst einfach kontrollieren, wie alt er Wie ist, alt? dann kannst du einfach, ja, ich habe falsch verstanden, ist das nicht möglich? Natürlich 14. Vielen Dank. Ja. Ja, seit 14. Lebensjahr leidet er Tinnitus und er leidet auch unter und seit langem unter leichter Kopfschmerzen. Der Patient, ja, oder am Operationen sind eine Osteosynthese und eine Metallfixation. Oder seit Osteosynthese, ich denke, Osteosynthese ist ausreichend. Reicht, das bedeutet das. Ja, Deswegen, das ist mit genug. Medik, ja, genug. Ja, an Operationen ist eine Osteosynthese bekannt. Der Patient nimmt bei Bedarf Ibuprofen 400 Milligramm gegen Kopfschmerzen ein. In der Kindheit hatte er Pollenallergie. Diese Allergie wurde durch Eigenbluttherapie behandelt. Bei der Nox-Anamnese erwähnte er täglich 3 bis 4 Zigarette seit 5 Jahren und 2 bis 3 Gläser Wein pro Woche oder am Wochenende. Familienanamnese ergab einen Myokardinfarkt beim Vater sowie eine arterielle Hypertonie und auch eine Herzkrankheit bei der Mutter. Sozialanamnestisch ist soll ich nachfragen über Ihre Familienstand oder ist es genug? Ich bin nicht verheiratet. Habe ich gut gemacht oder sollte ich anders machen? Sie brauchen nicht wieder, Sie sind ledig oder Sie sind geschieden, zu fragen. Ja, Sie haben einfach gefragt, sind Sie verheiratet? Ich bin nicht verheiratet, ich habe eine Freundin. Right. Ja, das ist genug, ja. Okay. Ja. Sozialanamnestisch lebt er mit ihrer Freundin und hat keine Kinder. Er ist Angestellte beim Einwohnermeldeamt. Und Burada niye gelin? die arbeiten viel am Computer. Er ist auch Linkhänder. Und am Computer. Bitte şey. Burada niye yeterli dedim? Hani evli olup olmaması şu açıdan önemli. Hani yaşamdaki stres faktörlerine bakarken, onun hayatını kolaylaştıracak şeylere bakarken, işte bir ilişkisinin olması, evli olması, bunların hani pozitif katkısı olabiliyor. Bazen de evli oluyor ama yaşamında bir sürü problem oluyor ilişkisiyle alakalı olarak. Evli misin diye sordun, değilim dedi ama kendisi bir sabit ilişkisi olduğunu söyledi. Yani zaten gerekli olan bilgilere ulaşmış oldu. Yani bu kişinin hayatında Evet. birisi var gibi. O yüzden dedim. Zamanın varsa sormanda da bir sakınca yok. Yani siz verheiratet, nein, ich habe nicht verheiratet dedi. Ich bin nicht verheiratet. Normalde sorabilirsin. Bir sakıncası yok yani. Sind Sie ledig Ja. Aber für mich lieber nicht zu fragen, weil Zeitdruck ist belastbar für mich ist. Okay. geschieden? Okay. Was ist die Ja, Diagnose? soll ich in der Prüfung auf die Oberarzt oder Oberärztin warten, mögliche Fragen oder auf die mögliche Fragen von Oberärztin oder Oberarzt warten oder soll ich weitermachen? Nachdem Ja, Angaben meine ich. ich bin mir nicht sicher, welche Vorstellung Sie machen können. Zum Beispiel meine Prüfer oder meine Prüferin hat mir erlaubt nur bis vegetative Anamnese. Dann alle Fragen haben Sie selbst gestellt. Dann Sie haben mir gefragt, welche Verdachtsdiagnose haben Sie? Aber manche Prüfer oder Prüferin erlaubt Sie bis Ende der Vorstellung. Damals können Sie weiterfahren, meine Verdachtsdiagnose und so weiter. Ja. Aber Okay. ich glaube, meistens fragen Sie selbst. Welche Verdachtsdiagnose haben Sie? Oder was denken Sie, welche Diagnose der Patient hat? Okay. Ich kann eine kurze Pause zwischen machen, vielleicht, dann, damit die Prüferin etwas fragen können. Okay. Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf funktionelles Halswirbelsäule-Syndrom. Dafür sprechen Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Parästhesien im linken Arm sowie Parästhesien im linken Arm und intensiv am Computer oder vor Bildschirm arbeiten. Differentialdiagnostisch kommen die andere Ursache des HWS-Syndroms in Betracht, wie degeneratives HWS-Syndrom und auch Bandscheibenvorfall HWS-Syndrom. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen und werde ich Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen. Im Labor würde ich kleines Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nieren Was und bedeutet Leber werden. kleines Blutbild? Ja, ohne die ausführlichen Parameter der Blutzellen. Zum Beispiel, es gibt nur Leukozyten, aber ob es Neutrophil, Eosinophil oder Basophil sind nicht dort geschrieben. Nennen wir kleines Blut, oder? Ja, ich. Okay. Ja. Und welche Leberwerte? Ich habe gesagt, ja, das ist genug. Und um mögliche Ursache auszuschließen, werde ich eine EKG schreiben lassen. Darüber hinaus werde ich eine zervikale Röntgenaufnahme in zwei Ebenen, posterior und lateral und gegebenenfalls zervikale MRT veranlassen. Ich werde natürlich ein orthopädisches Konsil anfordern. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich ihn oder den Patienten ambulant behandeln. Als initiale Therapie würde ich Analgetika, Muskelrelaxanten und verordnen. Diese ist als symptomatisch genug, ich denke. Und als kausale Therapie empfehle ich natürlich Physiotherapie oder Krankengymnastik. Und die Fehlhaltungen zu korrigieren. Okay. Vielen Dank. Sie haben sehr gut gemacht, beide, sowohl Anamnese als auch Vorstellung. Ich habe nur ein paar Empfehlungen. Teil 1 kısmında hastaya tanısını söylerken fonksiyonel Halswirbelsäule Sendrom dediniz. Bu ben böyle demiyordum. Ben şey diyordum yani muskel verspannung im ihrem Nackenbereich diyordum. Muskelverspannung in ihrem Nackenbereich. Ya Okay. fonksiyonelesin anlamı ne hasta için? Halswirbelsäule sendrom, sendrom ne demek? Hani böyle Natürlich. ismi ürkütücü geliyor hastalar için. O yüzden muskel verspannung im Nackenbereich demek daha şey geliyor. Siz anamnezi yaparken Auslöser'i belirlemek için işte Berufunu, Link Handlem'i, Rex Handlem'i olduğunu HAP5-Verde kısmında sordunuz. Valla biz de kursta hep böyle öğreniyorduk. Bana da mantıklı gelen hep bu oluyor. Ama işte danışteyken hep bir strüktür içerisinde olması gerekiyor. O zaten sosyal anamnestişte soracağım bir soru. Önceden sormana gerek yok gibi muhabbetler oluyordu. Olur da hasta tabii ki hapleş verdi sırasında berufunu ifade ederse ya da işte ya ben çok fazla bilgisayarla çalışıyorum falan filan derse "Was sind Sie von Beruf?" diyebilirsiniz. Orada bunları konuşabilirsiniz ama bunu spesifik olarak söylemiyorsa sosyal anamnestik çıkışımda zaten bunu soracaksın. Ben öyle yapmaya karar vermiştim yani. Orada şeyde arada kaldım. Hani normalde strüktürü bozmam adına arada hani bozunca hep unutuyorum, bir şeyler kaçırıyorum. O sebeple orada soracaktım da dedim ilintili, mesela yine ağrı ya da şikayetlerle ilintili bir şeyler çıkarsa tekrar geriye giderim diye orada sordum ama. Yani hani hastaya mesleğini sordum, körper haltung falan dedim. O sırada tekrar yine şikayetler, ilintili bir şeyler çıkarsa yukarı gidersem sorun olur mu? Şeye yani tekrar Yok halk yok, beşe. bence bu sorun olmaz. Bu zaten bana mantıklı gelen bu. Ama ben Danış'taki o önerilerle ilişkili olarak kendim sonra öyle yapmaya karar vermiştim. Yani öyle de yapıyordum anamnezlerimi yaparken. Eğer hasta pat diye sunum şikayetleri sırasında işte mesleğini işaret edecek bir şey sorarsa tabii ki ilgileniyordum. Hemen orada soruyordum. İşte was sind Sie von Beruf? Wie viele Stunden arbeiten Sie täglich? Machen Sie regelmäßig Pause? Gibi. Ondan sonra welche Hände benutzen Sie normalerweise, işte sind Sie Linkshändler oder Rechtshändler gibi. Bunları eğer Habbeschwerde de hasta mesleğini işaret edecek bir şey söylerse soruyordum. Ama söylemezse bunların her birisini mesleğe geldiğinde was ist Sie von Beruf? İşte ich bin Angestellte im Einwohnermeldeamt diyor. Ich vermute, dass Sie im Büro arbeiten. Arbeiten Sie mit Computer? Gibi orada bu soruları dile getiriyordum. Yani orada bunu konuşuyordum. Kendi kafamda öyle bir plan yapmıştım. Ama sizin yaptığınız herhangi bir yanlışlık yok bence. Mantıklı olan da o zaten. Bir de Sadece... çok soru, çok fazla hani ilintili, işte mesela Şivindel'i sordum ama işte Bevustain, Ferlus ya da başka bayağı soru var. Böyle zaman yetiştiremediği için soru ekonomisi adına yani sormasak olur, yani nasıl şey Tabii ki, tavsiye tabii edersin? ki. Orada benim Yetiştiremiyorum ben. yazdığım o soruların hepsini sormak zorunda değilsiniz. Az sonra sorularla ilgili hani şey yapıyor Tamam. olacağım ya. Sonuçta ben sorulabilecek bütün soruları, işte bütün ayrıcı tanıları da kapsayabilecek şekilde hani kendim çalışırken belirlemiştim. Ama siz yaptıkça kendinize göre bir şey geliştiriyorsunuz. Ama sonuçta Heisfeld-Zoyle sendrom, Kopp-Schmerzen var. Burada nöroloji soruları önemli hale geliyor. Ama klasik birkaç nöroloji sorusunu seçip onları sormak daha şey. Hepsini sormak durumunda değilsiniz. Onları da konuşuruz. Tamam. Onun dışında sunumunuz da gayet iyiydi. Vorstellung'da hani benim özellikle fark ettiğim ya da şunu şöyle yapsa dediğim bir şey olmadı. Olanları da zaten sunum sırasında söyledim. Zaten gramatik konusunda bence çok iyisiniz yani. Hani çok siz çok iyisiniz. Benim onları fark etme şansım çok yok hata olsa Estağfurullah. bile. Öyle elinize emeğinize sağlık. Şöyle çok vakit almadan sadece Vorstellung'da şöyle yaptım da hani geçen sefer bir şey olmuştu. Orada kendi Selbst Vorstellung'da mesela kabaca okusam olur mu? Böyle bir 30 saniye Tabii ki, elinize ancak tabii ki. alır. Genel Estağfurullah. arkadaşlarım da belki şeyler olur abilerin babaların. İmya şey dedim işte My Medicine Studium Habe ist weit tausend neun an İstanbul Yarapaşa Abgeschlossen olsun. Danach habe ich als Assistent at zwei Jahre in der Pathologie und 4 Jahre in der Inneren Medizin gearbeitet. Im Jahr 2017 musste ich meine Stelle an der Universität leider verlassen. Bis 2023 habe ich als Allgemeinarzt und in der Notaufnahme gearbeitet. Aufgrund politischer Schwierigkeiten war es für mich später nicht mehr möglich, meinen Beruf in der Türkei frei auszuüben. Deshalb habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Ich bin überzeugt, dass ich meinen Beruf hier gut ausüben kann. Mein Ziel in Deutschland ist es, meine bisherigen Kenntnisse zu ergänzen und die notwendigen Weiterbildungen zu absolvieren und dann als Hausarzt zu arbeiten. Bu politik kısımlar artı asistanlığı yarıda bırakma gibi böyle şeyli yerler var ya, geçen sefer hostelin bunda demiştim. Oralar uymuş mu, nasıl geliyor sizlere? Yani şöyle bence gayet güzel olmuş. Öyle. Ama ben mesela mesleğimi orada icra edemiyordum kısmını söylemeyi biraz şey buluyorum. tehlikeli gibi buluyorum. Yani onu Hmm. derinleştirebilirler. Hani sonuçta sen politik sebeplerden dolayı onu icra edemiyorsun ama bu mesleği icra edememin başka bir sürü sebebi var ve burada da buna yönelik evraklar falan da isteniyor, değil mi? Hani meslekte yanlış bir şey yaptın da ondan dolayı mı oldu, şu mu bu mu falan filan. Onun yerine mesela ben kendim şöyle demiştim: Als politischen Gründen bin ich nach Deutschland gekommen, weil ich Lebensbedingungen in der Türkei unsicher und schwere empfinde. Yani ben politik sebeplerden dolayı buraya geldim. Çünkü ben Türkiye'deki yaşam şartlarını güvensiz ve kötü bulduğum için. Doğru. Yani kendi Mesleğimi yapamıyorum gibi bir şey. Ya biz sadece buna odaklanıyoruz. Yani hani onlar bizim elimizden bu hakkı aldığı için, maalesef haksız yere bizi mesleğimizden attıkları için yapamıyoruz gibi düşünüyoruz. Ama mesleği yapamamanın başka bir sürü sebebi var. Tutup bu kafalarını karıştırır mı diye düşünüyorum. Belki onlar da direkt böyle düşünüyor olabilir. haklısınız. Evet, Ben böyle haklısınız. düşündüğüm için öyle diyordum sadece. Ya yani Türkiye'deki yaşam şartları benim için güvenli değil. Benim için de demiyordum. Güvenli bulmuyorum, kötü buluyorum. Onun için buraya geldim Doğru. Haklısınız, evet. diye Öyle kısaca bakıyorsunuz. söylemiştim. Bunun tam aksini ifade eden, ayrıntılarıyla konuşan tabii ki insanlar da var. Belki onların hani açıklayabilecek dediği seviyeleri de daha iyi olabilir. Hani ben kendime o noktada çok güvenmediğim Ben için. de girersem oraya açıklayamam. O yüzden orada tehlikeli olur biraz. O kısmı Dediğim belki sadece böyle basitleştirebilirsiniz. Yani hani mesleğimi yapmama izin verilmiyor gibi. gibisinden ziyade benim dediğim gibi bağlayıp, öyle deyince zaten Haklısınız, evet. ayrıntılandırmıyorlar yani onu. Evet. Ben de ayrıntılandırmadılar yani. Bir arkadaş hani benzer şeyler ifade etmiş, yani bizimle irtibatı olmayan bir arkadaş ama burada şu anda çalışıyor. Mesela ilk girdiği sınavda Düsseldorf'ta bu mevzuya girmiş. Girdim ama diyor gelen sorularla çıkamadım işin içinden. Yani kendisinin aslında politik bir problemi yok ama babası problem yaşamış. O da politischen Gründen diye ifade etmiş. Sonra işin içine girince diyor çıkamadım diyor. Tabi olay dağıldı. Kompetent olmayınca konuşma konusunda o sınavda problem yaşamış. Güvenli sularda kalalım biz. En iyisi dediğiniz Kesinlikle. şey. Çok sağ olun. Derine daldırmayacak şeyler. Çok sağ olun. Tabii herkes kendi dil seviyesine göre, hani açıklayabilme durumuna göre farklıyı da tercih edebilir. Çünkü bir taraftan insanlar bunu şey olarak da görüyorlar, yani hani kendisi olmadan konuşma ve zaman kazanma olarak da görebiliyorlar. Çünkü bunu önceden hazırlanabildikleri için hani bunu konuşabilirim, edebilirim diye. O yüzden herkes bunu kendine göre hani karar verebilir. Sadece o kızım. Onun dışında bence her şey gayet hoş olmuş, güzel olmuş. Teşekkür ederim. Evet, İpek abla buyur. Entschuldigung, 10 Sekunden bitte. Okay. Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist İpek. Ich bin hier. Au. Guten Tag. Mein Name ist İpek. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. Darf ich vorstellen? Ja, bitte schön. Würde ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Es ist wichtigste Herr Müller, Entschuldigung, Herr Meyer, Vermaya. Herr. Ha, okay. Ich habe falsch Herr verstanden. Ich habe Frau Maya verstanden. Herr Meyer hat einen Kaliumspiegel von 2,6 Millimol pro Liter. Jetzt darf ich meine Patienten vorstellen? Ja, natürlich, bitte schön. Okay. Es geht um Andreas Scholten. Er ist 33 Jahre alt, geboren am 8.9.1989. Er ist 1,75 Meter groß und er wiegt 72 Kilogramm. Erkam heute zu uns seit vier Tagen bestehende linksseitige Schmerzen im Nacken und Hinterkopf. Die Schmerzencharakter sind wie ziehende, brennende Charakter und ist, die Schmerzcharakter ist. die Schmerzcharakter ist wie ziehend, brennend und drückend, sowie progredient. Laut Aussage des Patienten sind die Schmerzen langsam aufgetreten und strahlen diese Schmerzen in die linke Schulter, in die linke Schulter, in den linken Arm und in den Hals. Nach Angaben des Patienten, die Schmerzintensität liegt bei 8 von 10 auf NRS. Deswegen, ich habe den Aufnahmegespräch untergebracht. Und ich habe Analgetika verabschieden. Welche Energetika Novalgin. No, Novalgin. verabreicht? Welche Wirksoft enthält Novalgin? Metronidazol, Entschuldigung. Metronidazol? Metamizol. Metamizol, okay. Metamizol, ja. Außerdem hat er diese Schmerzen seit einem Monat. Aber damals diese Schmerzen leichter und Damals Ibuprofen. waren die Schmerzen leichter. Damals waren die Schmerzen leichter und manchmal hat Wärmekisse oder Ibuprofen, Einnahme von Ibuprofen geholfen. Aber seit 4 Tagen dieses Medikament und Wärmekiste nicht geholfen. Hilft nicht. Begleitend klagt er schmerzbedingte Übelkeit und Paresthesie im linken Arm, vegetativ-anamnestisch, bis auf Kaltschweiß, schmerzbedingte Insomnie und Inappetenz. Weitere ist unauffällig. An Vorerkrankungen leidet er Tinnitus seit 14 Jahren. Beidseitig sowie leichte Kopfschmerzen im ganzen Kopf, etwa ein bis zwei Attacken pro Monat. An Operationen sind eine Osteosynthese bekannt, wegen eines linken Unterarmfraktur und eine Fraktur wegen eines Unterschenkelfraktures. Der Patient Schenkel oder Unterarm? Unterarm und Unterschenkels, ne, nur Unterarm. Ja, Okay. so erst hast du Unterarm gesagt, danach Ja. Unterschenkel. Deswegen Ja. habe ich gefragt. Dann vielleicht habe ich falsch notiert. Okay, danke für die Informationen. In der Kindheit hatte er Polynosis, die mit einer Eigenbluttherapie behandelt wurde. Bei der Noxenanamnese erwähnte er täglich 2 bis 3 Zigaretten seit 5 Jahren und 2, 3 Gläser Wein am Wochenende. Drogenkonsum würde verneint. Die Familienanamnese ergab er, sein Vater ist an Sein Vater ist an Mai verstorben. Er war 55 Jahre alt. Und so wie seine Mutter leidet an arterielle Hypertonie. Sozial anamnestisch ist erledigt. Mit seinen Freunden zusammenleben und hat er keine Kinder. Er ist Angestellter in ein Wohnmeldeamt, arbeitet täglich 8 Stunden am Computer, vielleicht manchmal ohne Pause. Und nach diesen anamnestischen Angaben, seine Beschwerden passen funktionelle Halswirbelsäule-Syndrom. Dafür Schipprechen, Kopfschmerzen, linksseitige Parästhesie, Belastung, Arbeit und Linkhänder. Er ist Linkhänder. Als Differentialdiagnose kommen Akut-Koronarsyndrom und cervikaler Diskusprolapsus in Betracht. Um meine Verdachtdiagnose zu bestätigen, zuerst würde ich körperliche Untersuchungen durchführen, besonders nörologische Untersuchungen, Sympathie motorische Untersuchungen, vital Parameter überwachen, Entschuldigung, und etwas Blut abnehmen, Blutbild, Blutzucker natürlich und Vitamin B12, Entzündungsparameter, dann natürlich Troponin T, T und CKMB auch kann sein. Dann Nierenlaborwerte, Herzmuskelenzym, Entschuldigung, ja. Dann würde ich gerne operative Untersuchungen durchführen, wie Röntgen, Ultraschall, gegebenenfalls MRT. Welche Ultraschall würden Sie durchführen? Oh, In welchem Körperteil? ja, ich bin nicht sicher jetzt. Vielleicht im Nacken, vielleicht gibt es Schwellung, Lymphadenopathie. Das kann drücken die Nerven oder so. Ich denke, das aber vielleicht, das ist falsch. Können Sie sehen, ob eine Oh. drückend dessen Nein, ich kann würde nur vorhanden? vielleicht Lymphopathie sehen, nicht anders. Ja, aber Ihre Palliativdiagnostikmethode kann Zusammenhang mit Verdachtdiagnose oder Differentialdiagnose. Ja. Ja, richtig. Sie haben Als recht. Differentialdiagnose nennen Sie Akut-Koronarsyndrom, Ja, und EKG natürlich. EKG und vielleicht, wenn Sie Langzeit-EKG. Ekokardio Ja. nicht Eko nennen, ja. Meine Differentialdiagnose akut koroner sendrom, Echokardiyogram. deswegen würde ich eine Echo veranlassen. Okay. Und ja, Röntgenaufnahme in zwei Ebenen, posterior, anterior und lateral MRT habe und ich werde ein orthopädisches Konseil anfordern, auch gegebenenfalls nach dem Labor vielleicht kardiologisches Konsil. Sollte sich die Verdachtdiagnose bestätigen, würde ich in ambulante Therapie behandeln. Würde ich ambulante Therapie behandeln und Patienten Schulung vorschlagen, besonders Ergotherapie, Gymnastik oder Physiotherapie kann ich vorschlagen. Und natürlich Analjetika und Muskelrelaxantin verordnen. Ja. Okay. Das war alles. Vielen Dank. Şimdi bu ultraşağla ilgili şunu demek istedim. Hani burada yine bir sürü şey ayırıcı tanı olabilir. İşte tendosinovit olabilir. Ondan sonra TIA olabilir. Parestezisi var. İşte OA Olsun. Firsen yarım var ama OA geroşesi var. Kopş Mertsini var. Hani TIA olabilir. Bu durumlarda da ultraşall istenebilir. Şunta ultraşall istedilebilir. Karotis, Doppler sonografi hani istenebilir. Ama benim söyleyeceğim aparatif metotların benim diferansiyel diagnozumla ve Ferdah diagnozumla bağlantısı olması lazım. Bağlantısı yoksa söylememe gerek yok. Hani o yüzden sordum. Ultraşall dedim ama ne ultraşallı olacak? Nakın ultraşallıysa sen diskus prolapsus dedin. Bu ultraşallan bunun tanısı koyulmaz. Değil mi? Hani o yüzden buradaki bağlantılara dikkat etmek lazım. Yani istediğim şeyler benim tanılarımla ilişkili olsun ki ben açıklamasını yapabileyim. Çünkü bana niye ultraşalı istiyorsun, ne bekliyorsun orada diye sorabilir. Ya da niye röntgeni istiyorsun, bana onu sorabilir. Hani kendisi hani olarak doğal olarak onları ben bağlantılı bir şekilde öğrenirsem bu tarz sorularda zorlanmam. Ich würde eine Röntgen, Aufnahme durchführen, ob eine Spinal Canal Stenose vorhanden ist oder ob eine Fraktur vorhanden ist mesela. Ya da işte istediğim şeylerin bir açıklamasını yapmam lazım ya da şunu dışlamak için gibi demem lazım. Öyle. Onun dışında gayet iyiydi. Eline emeğine sağlık. Şimdi ben soru olarak hani burada neler soruyordum? Harsfield-Zweig sendromda. Bu da yine ağrıyla geliyor. Hani ağrıyla geldiği için aslında klasik ağrı sorularını soruyor oluyorsunuz. Wo haben Sie genau diese Schmerzen? Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Gibt es eine bestimmte Auslöser? Auslöserleri belirlerken tabii ki hastaya örnek vereceğim zaman onun Schmerzen'ın yerine göre bir örnek tanımlıyorum. Mesela vielleicht haben Sie sich am Kopf verletzt oder haben Sie eine schweres Sache angehoben, ağır bir şey kaldırdınız ya da işte kafanızı yaraladınız. Olabilir mi? Hani Auslöser olarak bunu soruyorum. Ondan sonra Sind die Schmerzen dauerhaft oder gehen sie wieder weg? Ist es das erste Mal oder hatten sie schon früher Antisymptome? Hani seit einem Monat bu hasta bu şikayete sahip. O yüzden şunu sorabiliriz. Waren sie deswegen beim Hausarzt gibi. Ondan sonra da işte diğer Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt? Zum Beispiel Bewegung oder Drehen des Kopfs, hani başınızı çevirmek. Oder gibt es etwas, das die Schmerzen lindert? Zum Beispiel Warmekissen, ein Schmerzmittel eingenommen, ein Ein Schmerzmittel, ein Name gibi böyle örneklendirilebilir. Şimdi burada Kopf Schmerzen olduğu için, genç de bir hasta olduğu için ben Schmerzen soruları bittikten sonra genelde şöyle diyorum. Haben Sie Fieber? Hani genç hasta Kopf Schmerzen olduğu zaman menenjiti dışlamak açısından hani bu soru çok önemli. Haben Sie Fieber? Hatta ateşi varsa şunu da sormak lazım. Können Sie Ihren Kopf nach vorne beugen? Hani öne eğilebiliyor musunuz? Nackenstreifigkeit'i dışlamak için. Ama zaten bunun Fibası yok. Fibası yoksa diğerini sormaya gerek yok. Ama normalde bunlar önemli olan sorular, menenjiti dışlamak için. Ondan sonra Kopf Schmerzen'ı var. Ben kendi kafamda hani burada belirlediğim nörolojik sorular şöyleydi. Haben Sie Schwindel? Haben Sie schon Bewusstsein verloren? Ondan sonra Leiden Sie unter Sehstörungen, Hörstörungen oder Sprachstörungen? Bunlar TIA'yı, apopleksi hani bunları dışlamak için. Ondan sonra ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Lahmerscheinungen, Kribbelgefühl, Taubheitsgefühl haben? Burada işte bir parestezi, parezi, o da hipostezi var mı? Hani bunları soruyordum. Sonra bir de sind sie licht empfindlich o da lärm empfindlich. Bunlar da migreni dışlamak için sorduğum sorulardı. Ya yani çok fazla gibi görünüyor ama bir sürü şeyi bir soruda birleştirince aslında çok şey olmuyor. Haben Sie Schwindel, haben Sie schon Bewusstsein verloren? Leiden Sie unter Lähmungserscheinungen oder Kribbelgefühl, Taubheitsgefühl gibi. Ondan sonra ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Sehstörungen, Hörstörungen oder Sprachstörungen haben? Sonra sind Sie lichtempfindlich oder lärmempfindlich? Bunları soruyordum ben. Fazlaymış gibi oluyor ama bunları sormaya çalışıyordum yani. Bunların her birinde bir amacı var. Yani Fibayı menenjiti dışlamak için soruyorum. Olur da bir soru gelirse genç hasta Kopf Schmerzen'la gelmiş, acilde en önemli nedir? Menenjiti dışlamaktır. İşte ondan sonra Sehstörung, Hörstörung, Sprachstörung, TIA'yı apopleksi dışlamak için. Ondan sonra Lähmungserscheinungen, parestezi, hipostezi hem TIA açısından önemli hem de diskus prolapsus açısından önemli. Lichempfindlich, Lärmempfindlich bunlar migren açısından önemli. Bu soruları yöneltmeyi hani planlıyordum. Şimdi bu hasta için tabii ki Ausslöser açısından hani ona spesifik şeyler sormaya çalıştım ağrıyı sorarken. Ama hani bunlara bir yanıt alamıyorsun. Olur da hani Çetin hocamla da konuşurken söylemiştim mesleğine ilişkin bir şeyler burada sorarsa o zaman hani mesleğini mesela burada soruyordum. Was ist Ihr von Beruf? İşte wie Arbeiten Sie täglich mit Computer? Können Sie regelmäßige Pause machen bei der Arbeit oder während der Arbeit? Welche Hand benutzen Sie meistens oder sind Sie Linkshändler oder Rechtshändler gibi? Burada soruyordum. Und treiben Sie regelmäßig Sport? Hani burada soruyordum. Ama burada mesleğine işaret edecek bana herhangi bir şey söylemezse bu soruların her birini sosyal anamnez işte Beruf'unu soracağım zamana aktarıyordum. Sorular böyle. Yani Schmerzen'ı sorguluyorum. Kopf Schmerzen olduğu için ana semptom nörolojik açıdan az önce söylediğim soruları hani sormaya çalışıyordum. Sonra zaten vegetatif anamneze geliyorsun. Fiba'yı önceden sorduğum için Schüttelfrost, Nachtschweiß, Kaltschweiß, Schweißausbrüche. Ondan sonra Inapatenz, Gewichtveränderungen, Schlafstörungen. Sonra burada hasta şıtralını soruyoruz ya ağrının şıtralını. İşte orada diyor ki Die Schmerzen şıtralen in den linken arm, in die linke Schulter diyor. Onu söylediği zaman hemen orada da şunu sorabilirsiniz. Haben Sie dabei Brustschmerzen, Engegefühl, Herzrasen? Orada da sorabilirsiniz. Gayet de şık durur, güzel olur. Ama orada sormayı unutuyorsanız da bu hiç sorun değil. Vegetatif anamneze kısmında sorabilirsiniz. İşte Leiden Sie unter Brustschmerzen, Engegefühl, Herzrasen, Lufnot gibi. Hani akut koroner sendromu dışlamak için. Ondan sonra da gastrointestinal sistem soruları. Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang probleme, Wasserlassen probleme. Gibi. Sonra zaten diğerlerinde özellikle bir şey yok. Sadece dediğim gibi Beruf kısmı onu da zaten söylüyor oldum. Benim genel olarak sorularım hani böyleydi. Sonra sosyal anamnez kısmında ben ne olursa olsun her zaman stresi sorardım bu arada. Hani bu zamana kadar çok söylemedim ama sonuçta stres Merhaba tüm hastalıklar için bir risk faktörü. abla. Abla, bölüyorum, hakkınızı verdim. Şimdi yanında Bahadır var. Sınava girecek şimdi 11'de. Duanızı isteriz. Oo. Ve bir sürü FSP kurbanı var. Evet. Bir de 11'de Allah şey yardımcısı çalacak, olsun. korkmasınlar. Bu prova alarm Allah'ın var. yardımcısı Osman abi Bahadır'a söyle de korkmasın. Sınava gireceksin. olsun. Çekinmez. Yani sizler Bahadır isteyin. Hocam yanında Yardımcısı telefon olmuyor. olsun. 11'de alarm denemesi varmış 11'de. onun. Beni şey etme diyor yani. Tamam, Yanındayız teşekkür Bahadır. ederim. Muhterem abla da dua edecek sana. Teşekkür ederiz. Tamam. Ayrıca şey, sınava girecekler için küçük bir şey yapın. Bakın yerinde Onlardan hizmet. tips aldınız mı? Çıkanlar Ama oldu mu? Tips aldın mı Osman? abla bu çok önemli bir şey. Görüntülü gösteriyor. Mekana karşı bir ilfet şey yapacak. abi yasak diyorlar. O yüzden çok da şey çaktırmadan göstereceğim. Tamam, hadi. Şöyle Tamam. normalde şurası açtı kameranın ana girişi. Şurası danışma. Danışmanın arkasındaki yerde de Evet, bakın ileride bir kadın resmi var ya, kadın geliyor ya, orası da FSP'ye gittiğimiz yer. Gayet evet. aynı tahtı yer yani, böyle ve bulması Şurası kolay oluyor. aynı danışanların ilk girdiğimiz desk. FSP'ye gireceğim diye soruyoruz. Aynen. İşte oraya kimi ilk önce geldiğinizde ben geldim diyorsunuz. Sonra burada bekleme alanında bekliyorsunuz. Sonra da 10 dakikada oraya gidiyorsunuz yani. Hadi bakalım. Böyle. Başarılı. Allah yardımcısı olsun. Bahadır öyle gitti. Gitti mi? Hadi bakalım. Allah Allah yardımcısı yardımcısı olsun olsun. şimdi. 10 dakikada kapının oraya çağırıyorlar. Canım ya. Hadi bakalım. Hadi. Bakıyorlar. Düsseldorf iyi iyi bize Oberarzt lazım. Hadi bakalım. Ben Bahadır Hoca'da o şeyde ayak bezi yok ama tamam. İnşallah. Okey. Hadi. Allah Hakkını yardımcısı verdim. olsun. Öldüm. İnşallah Estağfurullah. öldüm. Sonra görüşmek Teşekkür üzere. ederim. Allah Görüşürüz. yardımcısı olsun inşallah. Ya, tüm Sorular öyleydi. sorular dediniz ya. Onları bitirmiştim galiba, değil mi? Evet. Ya sorular şey Reaksiyon. yaptınız, reaksiyonlar herhalde gelmesin. Evet, Hocam şey reaksiyonlarla ilgili. değildin, özür diliyorum. Ben dedin hep stresi soruyorum dedin, Ha sosyal evet, ben stresi. şöyle stresi her zaman Güne soruyordum. Ben kadar çok. söylemedim dedin. Detayları alalım şimdi hocam. Evet yani şöyle ekstra bir şey söylemeyeceğim de stres çok önemli. Yani tüm hastalıklar için çok önemli. Herhangi bir hastalık için size risk faktör sorduklarında her birinde stresi söyleyebilirsiniz. O yüzden yani hastaların stresini sorgulayabilmek önemli. Haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Privatleben gibi. Bunu ben hep önemli buluyordum ve sosyal anamnezde de hep bunu soruyordum. Zaten çoğu kendisi önceden tarif ediyor stresini. O zaman ya das tut mir leid, das size ya diese ya açıkladığı şey için das diese sind für sie sehr belastend gibi bir şey söylüyordum öncesinde. Söylüyorsa o eğer, söylemiyorsa da ben illaki soruyordum. Reaksiyonlar anlamında da buradaki reaksiyonlar yani Çetin hocam bütün reaksiyonlara bence çok güzel yanıt verdi. Her birisi gayet güzeldi. İşte Aygın Budut terapi ile ilgili ben de benzer şeyi söylüyordum. Ja, so erst werden ihre eigenen Blut entnommen danach diese Blut werden vorbereitet oder bearbeitet danach werden wieder diesen Blut in ihrem Körper injiziert gibi. Ben de öyle söylüyordum. Sonra başka işte şey Herzkrank bende de bir kalp kriziyle ilgili bir şey var mı? Babamda da aynı şikayetler vardı falan filan diyor. Ja, ich verstehe ihre Angst, weil ihre Vater an Myokardinfarkt verstorben ist. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie einen Herzkrank, sie einen Herzkrankheit haben, weil ihre Beschwerden nicht so einer Herzkrankheit passen. Aber wir werden alle notwendige Untersuchungen durchführen, das abzuklären denilebilir. Burada hasta sonrasında şey dedi ama dedi benim babamın da işte link arm ve Halsschmerzen vardı dedi. Orada da ja, sie haben recht, Herzkrankheit kann diese Beschwerden verursachen, aber es gibt auch viele verschiedene Ursachen für diese Beschwerden. Hani evet, Herzkrankheit bu semptomlara sebep olabilir ama Başka urzakelerde başka sebepler de var bu beş verdeler için gibi denilip hani kesilebilir. Başka ne vardı reaksiyon olarak? Sümeyye hocam, stresle nasıl baş edebiliyorsunuz? Nasıl üstesinden gelebiliyorsunuz diye de bir şey soruyor muydun? Hayır Hani? tabii ki. Hı. Acilde bunu sorma şansın ya da anamnez sırasında bunu sorma şansın yok. Zaten 18 dakikada bunu yapman gerekiyor. Hani onu orada konuşamazsın yani. Ama doğru bir soru değil bence. Anamnezde sorulabilecek. Şey vardı hocam, ben onu sormadım, ya daha doğrusu ifade edemedim. Bu Ertuğrul Betaybun sonrası bir fol narkoz geçiş hikayesi var. Okey. Ha evet, sonra fon narkoza geçiliyor. Ben orada şöyle diyordum. Şöyle demeyi hani planlıyordum. Ya das tut mir leid, dass sie soll Hesitation erleben müssten. Ja, ich glaube, dass der Arzt zuerst eine örtliche Betäubung versuchte, aber leider konnten sie nicht schaffen. Danach müssen sie eine Vollnarkose benutsun. Yani şöyle, bunu yaşadığınız için gerçekten çok üzgünüm. Bunu deneyimlediğiniz için. Hani ben inanıyorum ki doktorlar önce daha az yan etki olsun diye örtli hebetoybunk denemişler ama maalesef başaramamışlar. Sonra işte fol narkoz yapmak zorunda kalmışlar gibi böyle bir şey diyordum. Yani das tut mir leid, dass Sie solche Situation erleben müssten. Ich glaube, dass der Arzt zuerst eine örtliche Betäubung versuchte, damit sie weniger Nebenwirkungen haben konnten. Aber leider konnten sie nicht schaffen. Deswegen müssten Sie wieder Vollnarkose diese Operation durchführen gibi hani denilebilir. Orada hem onun yaşadığı sorunun kötü olduğunu, buna üzüldüğümü söylüyordum. Hem de doktorlara şey atmıyordum yani hani evet doktorlar siz daha az yan etki yaşayın diye bunu yapmaya çalışmışlar ama maalesef başarılı olamamışlar. Sonra buna geçmişler gibi söylüyordum. Öyle. Başka da yoktu galiba. Sizin sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Sürede dolmuş galiba. Çok verimli geçti.